Zwar sprechen anfangs auch in Israel die Fernsehbilder von der Öffnung der Berliner Mauer die Gemüter an. Das Wiedersehen der Menschen nach 28 Jahren Trennung wird mit Sympathie verfolgt. Doch rasch gewinnen danach sorgenvolle, kritische Stimmen an Gewicht. Für viele jüdische Beobachter bedeutet die beginnende Beseitigung der Mauer die Zerstörung eines Bauwerks, das die Erinnerung an die Verbrechen Nazi-Deutschlands, vor allem an den Holocaust, wachhalten sollte. Demgemäß rufen Gedanken an eine deutsche Wiedervereinigung Angst und Ablehnung hervor. Die konservative Ma'ariv etwa spricht von einer bestürzenden Entwicklung und warnt vor dem territorialen Appetit eines vereinten Deutschlands. Und Premier Yitzhak Shamir hält es nach anfänglicher Zurückhaltung in einem Interview in den USA mindestens für denkbar, dass ein wiedervereinigtes Deutschland einen neuerlichen Versuch zur Vernichtung des Judentums unternehmen könnte. Er könne sich hier irren, räumt er immerhin ein. Dass ein wiedervereinigtes Deutschland erneut über seine Nachbarn herfallen würde, gar die Weltherrschaft gewinnen wollte, erscheint in manchen Zeitungskommentaren als etwas nur zu Natürliches, Folgerichtiges. Die Teilung Deutschlands wird als Bestrafung seiner Verbrechen verstanden, die es aufrechtzuerhalten gelte. Professor Moshe Zimmermann, Deutschland-Experte an der Hebräischen Universität Jerusalem, erhebt gegen diese moralisierende Ausdeutung Einspruch. Das Problem ist immer, wo man keine Argumente hat, moralisiert man. Das tut man hier im Lande sehr oft, aber auch anderswo. Wenn man keine Kenntnisse über Jalta oder Potsdam und andere Abkommen hat, dann kann man sich so eine Vorstellung machen von einer Bestrafung Deutschlands, die man nicht rückgängig machen will. In der Tat ist es aber so, dass auch in Israel die Leute eigentlich wissen sollten, dass die Realität in Europa von heute eigentlich nicht ein Teil einer moralischen Belehrung sein kann oder sein darf. Der Wissenschaftler meint, sein Ja zur deutschen Einheit werde von der Mehrheit aber nicht geteilt. Wir versuchen es selbst mit einer Straßenumfrage in Tel Aviv und erleben eine Überraschung, auch wenn das Ergebnis nicht repräsentativ sein kann. Besser ein einiges großes Deutschland westlichen Zuschnitts als zwei Deutschlands, von denen eins kommunistisch und für uns nicht angenehm ist. Ich weiß nicht, ob Israel davon sehr begeistert wäre. Ich möchte den Deutschen wünschen. Solange Europa Europa bleibt, ist es in Ordnung. 80 Millionen Deutsche in einem Staat sind eine Katastrophe für Europa. Ich hoffe, es wird in Ordnung gehen. Es ist noch zu früh. Hoffentlich haben die Deutschen was erlernt vom Krieg und die werden jetzt Frieden suchen. Ob man jenseits der deutschen Grenzen, westlich des Rheins etwa und östlich der Oder, Helmut Kohl überhaupt geglaubt hätte, wenn er die deutsche Einheit nicht als Endziel genannt hätte, oder hätte das den Argwohn genährt, die Deutschen würden nur nicht offen zugeben, was sie wirklich wollen. Wie viel gelten die Verträge, mit denen Bonn die westlichen Freunde einst auf das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen festlegte? Auch Margaret Thatcher hat vor Jahren bekräftigt, Stabilität in Europa sei kaum zu erreichen, solange die deutsche Nation gegen ihren Willen geteilt bleibe. Heute tut Bonn sich schwer, den Freunden nahezubringen, dass ihre Furcht vor den Deutschen gerade das wecken könnte, was sie fürchten, einen neuen deutschen Nationalismus. Als ausgeprägter Gegner der deutschen Einheit gibt sich seit längerem Italiens Regierungschef Giulio Andreotti. Ein Europäer, der sich durchaus auch einmal als italienischer Nationalist präsentiert, zum Beispiel wenn es um Südtirol geht. Was hat Andreotti gegen die deutsche Einheit? Friedrich Mönkmeier sprach mit ihm. Herr Ministerpräsident, jedem Volk der Welt wird heute das Recht auf Selbstbestimmung eingeräumt. Wollen Sie dieses Recht für die Deutschen einschränken? Ich bin nur ein kleiner Teil im Geschehen. Es steht mir nicht zu, die Selbstbestimmung zu beschränken oder zu gewähren. Aber sehen Sie, auch die Selbstbestimmung, so wie wir sie alle in den jüngsten Dokumenten als wünschenswert bezeichnet haben, ist eng mit allem Übrigen verbunden. Denn wenn sich andernfalls unter dem Begriff der Selbstbestimmung Bestrebungen nach Isolierung und Abspaltung ergeben, dann könnte sich tatsächlich ein großes Erdbeben ereignen. Herr Ministerpräsident, Sie haben schon vor Jahren vor einem Pangermanismus gewarnt. Viele Spitzenpolitiker Ihrer eigenen Partei und der Koalitionsparteien sehen diese Gefahr erklärtermaßen nicht. Deshalb zum Schluss noch einmal zur Kernfrage. Sind Sie grundsätzlich gegen eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten oder geht Ihnen nur die Entwicklung dahin zu schnell? Alles in Europa entwickelt sich mit solcher Geschwindigkeit, dass wir riskieren, überrollt zu werden. Ich will nur ein Beispiel nennen. Wenn diese Vereinigung zustande käme, bevor nicht ganz genaue Vereinbarungen über die militärische Sicherheit getroffen worden sind, in Hinsicht auf einen beiderseitigen, ausgewogenen Truppenabbau, der von den beiden Bündnissen und nicht von einzelnen Ländern ausgehandelt werden müsste, dann wäre dies eine Vereinigung, die einerseits das deutsche Volk nicht zufriedenstellen und andererseits alles Erreichte gefährden würde. Vieles ist heute anders, weil die gegenwärtige Gesellschaft anders ist. Ich hoffe, dass eine bestimmte Art von Nationalismus für immer begraben ist. Bei den Vereinbarungen, von denen Andreotti spricht, kommen zunächst die Supermächte ins Spiel und ihre Sicherheitsinteressen. Weitere Nachrichten. Die Sowjetunion will in den kommenden 10 Jahren alle derzeit im Ausland stationierten Truppen abziehen. Das sagte der stellvertretende sowjetische Außenminister Petrovsky in New York. Die genaue Zahl sowjetischer Truppen im Ausland gab er mit rund 627.000 Soldaten an. Die Wiener Gespräche über Abrüstung seien der geeignete Ort, um diese Fragen zu diskutieren, fügte Petrovsky hinzu. Die Tschechoslowakei will auch an der Grenze zur Bundesrepublik die Sperranlagen abbauen. Das erklärte der neue tschechoslowakische Verteidigungsminister Vacek. Seit Montag werden bereits die Grenzbefestigungen zu Österreich beseitigt. Wie Oppositionssprecher mitteilten, soll der neue Staatspräsident der CSSR nun innerhalb von 40 Tagen gewählt werden und nicht wie bisher vorgesehen binnen 14 Tagen. Darüber wird am Dienstag das Parlament entscheiden. Die Mitgliedsländer der EG planen eine gemeinsame Asylrechtskonvention. Darauf haben sich die Innen- und Justizminister der Gemeinschaft in Paris geeinigt. Noch im kommenden Jahr sollen 2 Konventionen verabschiedet werden, geplanter Inhalt, ein für alle 12 Länder gültiges Visum und einheitliche Asylbestimmungen. Das bulgarische Parlament hat mehrere Reformbeschlüsse gefasst, darunter eine Amnestie für politische Gefangene. Weiterhin wurden 11 Artikel des Strafrechts gestrichen, die jegliche regierungskritische Meinungsäußerung verboten. Auch wurde eine Kommission zur Untersuchung von Korruption eingesetzt. Für kommende Woche haben die regierenden Kommunisten und Vertreter der Opposition Gespräche am runden Tisch vereinbart. Panamas Parlament hat den USA den Krieg erklärt. In einer Resolution heißt es, Panama sei, so wörtlich, im Kriegszustand mit den USA, solange es Aggression von Seiten der Vereinigten Staaten von Amerika gegen das Volk von Panama gibt. Außerdem wählte die sogenannte Volksversammlung General Noriega zum Regierungschef. Zur Kriegserklärung nahm Washington bislang nicht Stellung bezüglich der Ernennung Noriegas, sagte der stellvertretende Außenminister Eagleburger. Für die USA gäbe es in Panama keine Regierung. Heute vom Militärbündnis zur politischen Allianz. NATO-Herbsttagung in Brüssel. Eine Sendung von Wolfgang Fechner. Seit gestern liegt nun auf dem Wiener Verhandlungstisch der NATO-Entwurf für ein erstes Abkommen über die Verminderung der Rüstungen und der Truppen in Europa. Die Außenminister der Atlantischen Allianz haben diesen Entwurf in ihrer heute zu Ende gegangenen Herbsttagung einstimmig verabschiedet. Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis, denn nach wie vor gibt es griechische und britische Vorbehalte, die aber im Interesse des Fortganges der Wiener Verhandlungen unberücksichtigt geblieben sind. Mit der Verabschiedung dieses Verhandlungsentwurfs hat die NATO wesentliche Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es noch im kommenden Sommer zu einem ersten Abrüstungsabkommen für den Raum zwischen dem Atlantik und dem Ural kommen kann. Ein weiteres bedeutsames Ergebnis ist die Zustimmung der Außenminister zu den Formulierungen der EG-Gipfelkonferenz von Straßburg über die Entwicklung zur deutschen Einheit im Rahmen einer europäischen Friedensordnung. Die Bundesregierung hat damit eine nachhaltige Unterstützung für ihre Deutschlandpolitik erhalten. NATO-Generalsekretär Manfred Wörner erklärte in diesem Zusammenhang, die Überwindung der Teilung Europas und Deutschlands bleibe eine klare Verpflichtung der Atlantischen Allianz. Er betonte jedoch zugleich, dass die deutsche Frage nur Schritt für Schritt friedlich und auf demokratischem Wege gelöst werden dürfte. Die nachfolgende Dokumentation gibt einen Überblick über die Tagung der NATO-Außenminister und die vorausgegangene Herbstkonferenz der Verteidigungsminister des Bündnisses. Wir stehen an der Schwelle eines neuen Zeitalters, heißt es im Abschlusskommuniqué der NATO-Außenministerkonferenz in Brüssel. Diesem Satz entspricht die optimistische Grundhaltung des Kommuniqués über den Verlauf der Sitzung und die Positionen der NATO zu verschiedenen aktuellen politischen Themen. Auch Bundesaußenminister Genscher äußerte sich sehr befriedigt über die Gespräche mit seinen Kollegen aus dem Atlantischen Bündnis. Wandel in Stabilität ist die Parole. Es ist wichtig, dass das Bündnis feststellt, dass die Entwicklungen, die sich an der Schwelle eines neuen Zeitalters vollziehen, in Europa Teil des europäischen Erbes sind, das auf dem ganzen Kontinent zunehmend Geltung erlangt. Das ist das, was wir als die europäische Selbstbesinnung betrachten und nicht als den Triumph einer Seite über die andere. Wir betrachten es als unsere Aufgabe, dass diese willkommene Bewegung hin zu größerer Freiheit im Rahmen von Frieden und erhöhter Stabilität gefestigt und gefördert wird. Und wir haben die Vision eines künftig ungeteilten Europas. Ein Zeichen für die veränderte Situation zwischen den Blöcken ist auch der bevorstehende Besuch des sowjetischen Außenministers Schewardnadze, der am kommenden Dienstag im Brüsseler NATO-Hauptquartier Gast von Generalsekretär Wörner sein wird. Die Außenminister messen diesem Besuch eine weitgehende politische Bedeutung bei und werten ihn als sowjetisches Interesse, in einer fortbestehenden NATO einen wichtigen Gesprächspartner zu haben. Die Außenminister bekräftigten im Kommuniqué ihre Absicht, sich demnächst noch mit der Frage eines Gipfeltreffens der 35 KSZE-Staaten vor 1992 zu beschäftigen. Einen solchen Vorschlag hatte kürzlich der sowjetische Staatschef Gorbatschow der NATO gemacht. Die Außenminister der Allianz werden voraussichtlich im Februar bei einer Konferenz in Kanada zu dieser Frage Stellung nehmen, denn eine solche Konferenz muss nach ihrer Auffassung sorgfältig vorbereitet werden. Bundesaußenminister Genscher sagte dazu, dass ein solches Treffen nicht die geplante KSZE-Gipfelkonferenz ersetzen könne, die 1992 in Helsinki stattfinden soll. Bei den Wiener Verhandlungen über konventionelle Abrüstung in Europa will die NATO ihre Anstrengungen intensivieren. Der bereits erreichte Fortschritt untermauere unsere Zuversicht, dass ein Abkommen 1990 unterzeichnet werden kann, heißt es in der Erklärung. Die Bemühungen des westlichen Bündnisses, in Wien zu einem baldigen ersten Vertrag zu kommen, bewegen sich auf der Basis des in Wien unterbreiteten Vertragsentwurfs, der in wesentlichen Teilen dem des Warschauer Paktes gleicht. Bei dieser Konferenz hat sich die NATO sehr nachdrücklich für die Unterstützung der Reformen in Osteuropa und die deutsche Einheit ausgesprochen. Dazu heißt es im Kommuniqué: Es bestehen neue Möglichkeiten, die Trennung Europas und damit Deutschlands und insbesondere auch Berlins zu überwinden. Zu diesem Themenkomplex hat die NATO die Formulierung des jüngsten EG-Gipfels in Straßburg wörtlich übernommen. Bundesaußenminister Genscher kommentiert diesen wichtigen Vorgang. Hier spüren Sie schon, wie die politischen Aspekte des Bündnisses eine immer größere Ausweitung erfahren. Auch die Referenz zur KSZE-Schlussakte. Der Hinweis auf die Notwendigkeit des Rechts auf freie Wahlen, das alles zeigt, wie sehr wir bereits dabei sind, dem Bündnis eine größere politische Dimension zu geben. Für uns ist es ein Anlass zu besonderer Befriedigung, dass unsere deutschen Interessen in diesem Kommuniqué, und das entspricht auch der Meinungsbildung im Bündnis, eine so breite Beachtung und Anerkennung durch unsere Partner gefunden haben. Ich muss deshalb sagen, dass ich diese Tagung des Bündnisses für eine besonders politische und eine besonders zukunftsorientierte betrachte, als eine Tagung, die zeigt, dass unser Bündnis die notwendige Flexibilität hat, neue Entwicklungen nicht nur aufzunehmen, sondern auch Vorschläge für ihre Gestaltung zu unterbreiten. Der amerikanische Außenminister James Baker teilte mit, das Problem einer künftigen NATO-Mitgliedschaft eines veränderten Deutschlands sei nicht als gesonderter Punkt erörtert worden. Die Frage werde aber durch die Straßburg-Formel beantwortet, in der von deutscher Einheit unter Wahrung aller bestehenden Verträge die Rede sei. Darüber hinaus ist die wichtigste Feststellung des Abschlusskommuniqués, dass die NATO ihre konventionellen und atomaren Streitkräfte auf dem niedrigstmöglichen Stand halten und gleichzeitig ihre politische Rolle künftig erheblich verstärken will. Die Entwicklungen in Ostmitteleuropa und vor allem in der DDR waren bereits vor 2 Wochen ein zentrales Thema bei den Beratungen der Verteidigungsminister der NATO in Brüssel. Es hatte bei dieser Konferenz den Anschein gegeben, als sei das Bündnis von den Ereignissen überrascht worden und sprachlos gewesen. Diesem Eindruck widersprach Bundesverteidigungsminister Stoltenberg. Die NATO hat sich gerade in diesen Beratungen als fähig erwiesen, auch politisch gemeinsam die neuen Entwicklungen im West-Ost-Verhältnis aufzunehmen und vernünftige Antworten zu finden. In der gegenwärtigen Situation ist ja vieles verbunden. Außenpolitische Kooperation mit den reformwilligen Kräften in Osteuropa. Das ist die klassische Aufgabe der NATO, dies im westlichen Bündnis zu koordinieren. Rüstungskontrollverhandlungen, die erfreulicherweise gut vorangehen. Die NATO ist die Institution, in der jeder einzelne Schritt intensiv für Wien abgestimmt wird. Die gegenwärtigen Entwicklungen in den Ländern des Warschauer Paktes bezeichnete der Verteidigungsminister als eine Chance und sprach sich für schnelle Hilfen des Westens an die Sowjetunion aus, um einer Versorgungskrise und daraus erwachsenden politischen Gefahren für den Reformprozess vorzubeugen. Wir wollen ja wirklich die Chancen nutzen, die sich durch die demokratischen Reformbewegungen in Osteuropa bieten. Aber wir sehen natürlich auch die Risiken. Das größte Risiko ist im Augenblick leider die dramatische Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in der Sowjetunion, die wachsenden inneren Konflikte. Dies kann auf die anderen Länder Osteuropa negativ ausstrahlen. Und dies ist auch ein Risiko für die gerade sich entfaltenden neuen demokratischen Bewegungen, vor allem da, wo sie bereits Regierungsverantwortung übernommen haben. Dabei spielte auch schon bei den Beratungen der Verteidigungsminister die Frage eine Rolle, ob beispielsweise eine deutsche Konföderation beim Fortbestehen der Bündnisverpflichtungen beider deutscher Staaten vorstellbar wäre. Gerd Stoltenberg sprach von einer stufenweisen Entwicklung. Die ersten Stufen, die anstehen, sehen, so hat es der Bundeskanzler klar gemacht, nicht zwingend eine Veränderung in den sicherheitspolitischen Zuordnungen vor. Es ist sehr wohl vorstellbar, dass wir bis zu Elementen einer Konföderation vorankommen, wenn die andere Seite dazu bereit ist in aller Konsequenz, unter Beibehaltung der NATO-Bindung der Bundesrepublik und auch der Warschauer Paktbindungen der DDR. Es bedarf schon viel tiefgreifenderer Veränderungen in Europa, als wir sie kurzfristig erreichen können, um dann unser eigentliches langfristiges Ziel, nämlich eine deutsche Föderation, zu erzielen. Einige Besorgnis hatte vor 2 Wochen der amerikanische Verteidigungsminister Cheney mit seiner Ankündigung hervorgerufen. Die vorgesehenen Kürzungen des amerikanischen Verteidigungshaushaltes würden zwangsläufig auch eine Verminderung der Präsenzstärke der amerikanischen Truppen in Europa zur Folge haben. Diese Einschnitte sollen jedoch nicht vor 1991 erfolgen und in den Wiener Rüstungskontrollprozess eingebunden werden. Gleichwohl werden die europäischen Bündnispartner mehr Verantwortung und mehr Belastungen auf sich nehmen müssen. Verteidigungsminister Stoltenberg erläutert. Die Amerikaner sagen Folgendes. Sie sind gesetzlich verpflichtet, durch erhebliche Kürzungen in ihrem Bundeshaushalt das zu hohe Defizit, also den zu hohen Fehlbetrag in ihrem Etat abzubauen. Davon werden zivile Programme betroffen sein und auch militärische. Deshalb plant mein amerikanischer Kollege Cheney eine neue Streitkräftestruktur, die vor allem beim Heer zu Einsparungen und Verringerungen der Truppenstärken führen muss. Jetzt wird die politische Lage in Amerika so eingeschätzt, dass man diese Verringerung der Heeresstreitkräfte nicht nur in Amerika selbst machen kann, sondern im gewissen Umfang auch die Truppen in Europa und Asien einzubeziehen hat. Das ist der Ausgangspunkt. In den jüngeren politischen Entwicklungen in Mitteleuropa sahen die Verteidigungsminister ein Ergebnis der bisher vom Bündnis verfolgten Politik. So heißt es im Schlusskommuniqué der Ministertagung des Verteidigungsplanungsausschusses, Zitat, diese Entwicklungen bestätigen auch den Wert und die Richtigkeit des von den Staats- und Regierungschefs des Bündnisses auf ihrem Gipfeltreffen vom Mai 1989 gewählten Ansatzes, als sie den Weg aufzeigten, eine gerechte und dauerhafte Friedensordnung in Europa zu verwirklichen. Die Minister bekräftigten erneut, dass ein starkes und einiges Bündnis Grundlage nicht nur der Sicherheit unserer Länder, sondern auch für die Politik der Unterstützung politischen Wandels bleibt. Sie unterstrichen auch die Notwendigkeit, wirksame Verteidigungsfähigkeit und glaubwürdige Abschreckung als Fundament sowohl der fortbestehenden Sicherheit des Bündnisses als auch eines fortschreitenden konstruktiven Dialogs und der Zusammenarbeit mit dem Osten zu wahren. SWF 1 heute um 5, SED-Parteitag in Ost-Berlin. Michail Gorbatschow schrieb an die Delegierten: Lügen, Doppelmoral, Korruption und Gesetzlosigkeit sind immer Gift für den Sozialismus gewesen. Die SED versucht, den Sozialismus zu retten. Die Basis rechnet ab. Aus Ost-Berlin, Rudolf Geißler. Das Transparent an der Stirnseite der Ost-Berliner Dynamo-Sporthalle kündet schlicht von einem außerordentlichen Parteitag. Doch wer der Veranstalter ist, geht daraus gar nicht hervor. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands beschließt für sich an diesem Wochenende einen neuen Namen und da wäre das Kürzel SED morgen schon Makulatur. Doch die fehlenden drei Buchstaben verraten mehr als das. Sie führen die Rolle vor Augen, die der 40 Jahre lang als Alleinherrscher regierenden Partei von einer stürmischen Volksbewegung zugewiesen wurde. Eine geschrumpfte Partei in der Defensive, eine Partei, die ihre Vergangenheit abstreifen will und ums Überleben im demokratischen Meinungsstreit kämpft. Hohn und Spott der Basis erntete die geschasste frühere Parteiführung um Egon Krenz mit ihrer schriftlich vorgelegten Ursachenforschung in Sachen Parteikrise. Zwar rechnen in diesem Papier auch Krenz und seine Leute scharf mit allen Erscheinungsformen des Stalinismus ab, sie geben Honecker, Mittag und Herrmann die Hauptschuld am Desaster, doch sie büßen ihre Glaubwürdigkeit gleich wieder ein, indem sie behaupten, das Ausmaß der Deformationen in der DDR bis zu Honeckers Abgang nicht gekannt zu haben. Honecker selbst, so wird auf diesem Parteitag deutlich, hat in einem Brief an die SED faktisch die politische Verantwortung für die Krise der Partei und der DDR insgesamt übernommen, Vorwürfe des Macht- oder Amtsmissbrauchs allerdings zurückgewiesen. Er, Honecker, so heißt es in dem Brief wörtlich, habe sich allerdings über das reale Leben im Lande bei seinen Besuchen im Lande täuschen lassen. Wozu diese Kluft zwischen Wirklichkeit und Wunschvorstellung geführt hat, machten die Genossen von der Basis in bitteren Berichten deutlich. Sie werden von Kollegen gemieden, pauschal verurteilt, als Parteigänger von Korrupten abgestempelt. In der Ost-Berliner Dynamo-Sporthalle ringen die 2700 Delegierten zur Stunde um ein neues Profil für eine sozialistische, aber von Grund auf zu erneuernde Partei. Programm und Statut sollen erst auf einem ordentlichen Parteitag im nächsten Jahr beschlossen werden. Die Grundlinien aber sind schon ausgesprochen: Volkseigentum plus Marktwirtschaft, mehr Leistung, aber auch soziales Netz. Einen Neubeginn versucht in Ost-Berlin auch die CDU. Bisher war sie sogenannte Blockpartei, das heißt pseudo-pluralistisches Feigenblatt der kommunistischen SED, fest an der Leine des Machtapparates, der nun abgewirtschaftet hat. Die CDU hat sich verabschiedet aus dem Blockbündnis, sucht seit gestern auf ihrem Parteitag nach einer neuen, unabhängigen Identität. Zur DDR-CDU Robert Röntgen. Auf ihrem Sonderparteitag in Ost-Berlin hat die Ost-CDU nicht viel Selbstvertrauen gewonnen. Viele Delegierte kritisierten, dass es keine gründliche Abrechnung mit der Schuld der Vergangenheit gegeben und zu viel von Vergeben und Versöhnen gesprochen worden sei. Der neue Generalsekretär Kirchner wandte sich gegen diese Ansicht mit der Bemerkung, es gebe noch viel Pharisäertum und nur wenige hätten eine weiße Weste. Er warnte vor einer allzu weit getriebenen Erneuerung, da sie bei den vielen Anzeichen von Anarchie und Chaos in der DDR noch umkippen könne. Die Ost-CDU will sich nur langsam und vorsichtig reformieren, auch um ihren Apparat in den Bezirken und Kreisen nicht in Unruhe zu bringen, den sie für die bevorstehenden Wahlen braucht. Diese zögernde Haltung veranlasste das Vorstandsmitglied Wolk, einen führenden Reformer der Partei, aus der Ost-CDU auszutreten. Er meinte, die CDU sei jahrzehntelang ein Knüppel der SED gewesen und jetzt, wo sie eigentlich schreien müsste, säusele sie nur. Der Westberliner CDU-Vorsitzende Diepken betonte als Gastredner sein Interesse an einer stabilen Entwicklung der DDR und deutete eine vorsichtige Bereitschaft der West-CDU zu Kontakten mit ihrer Namensvetterin in der DDR an. Auf Diepkens Forderung nach einer konstruktiven Unruhe in der Politik antwortete der neue Vorsitzende der Ost-CDU de Maizière mit der Forderung, bedächtig und überlegt vorzugehen. In den nächsten Wochen will die Ost-CDU ein Wahlprogramm ausarbeiten. Dafür schlug ein Delegierter vor, die CDU als bürgerlich und konservativ zu bezeichnen. Das gab Widerspruch bei den Arbeitern unter den Delegierten, die kritisierten, dass die Ost-CDU auf dem Wege sei, eine Honoratioren- und Intellektuellenpartei zu werden. In Leipzig gründet sich heute eine neue demokratische Partei in der DDR. Der demokratische Aufbruch gibt sich ein Programm für die Wahlen am 6. Mai. Aus Leipzig vom Gründungsparteitag der Oppositionsgruppe Martina Kohn. Demokratie ist kein keine einfache Sache. Waren die Delegierten des demokratischen Aufbruchs bislang gewohnt, politische Entscheidungen widerspruchslos entgegenzunehmen, so sind sie jetzt gefordert, selbst mitzubestimmen, sich öffentlich zu erklären. Und das vor Dutzenden Kameras und Medienvertretern und vor ranghohen westlichen Politikern. Arbeitsminister Norbert Blüm ist vor Ort, ebenso Hertha Dottlack-Melin von der SPD. Außenminister Genscher und CSU-Generalsekretär Huber werden noch erwartet. Manch einem Redner treibt die neue Freiheit den Schweiß auf die Stirn. Andere nutzen die ungewohnten Möglichkeiten zu Zwischenrufen, die Tagesordnung sprengende Reden und Erklärungen. Einig aber sind sich alle in einem. Sie sind stolz darauf, es in so kurzer Zeit zur Parteigründung gebracht zu haben und darauf, dass bereits ein 14 Seiten langer Entwurf zu einem Parteiprogramm vorliegt. Allerdings, noch ist das Programm nicht verabschiedet, die Partei nicht gegründet. Wie Gerlach auf eine Frage von Journalisten sagte, kann er sich Weizsäcker als Vorsitzenden eines gemeinsamen Gremiums beider deutschen Staaten vorstellen. Sollte sich der Bundespräsident dafür zur Verfügung stellen, sei das zu überlegen. Von Weizsäcker, der sich erstmals seit seinem Amtsantritt als Bundespräsident in der DDR aufhält, folgt eine Einladung der evangelischen Kirche. Die Delegierten der DDR-Oppositionsgruppe Demokratischer Aufbruch haben sich heute auf ihrem Gründungsparteitag in Leipzig mit überwältigender Mehrheit für die deutsche Einheit ausgesprochen. Bei der zweiten Lesung zum Parteiprogramm stimmten die etwa 300 Delegierten mit nur 9 Gegenstimmen für einen Passus in der Präambel, in dem die Verankerung des Rechts zur deutschen Einheit in der neuen DDR-Verfassung verlangt wird. Am Nachmittag sprachen Bundesaußenminister Genscher als Gast auf der Versammlung. Er regte eine Nationalstiftung zur Erhaltung der Bausubstanz in der DDR an. Genscher betonte, die Hilfe der Bundesregierung werde für die Menschen in der DDR geleistet und sei keine Wahlkampfhilfe für die derzeitige Regierung. Bonn wolle keine Mittel in einen Haushalt stecken, von dem selbst die Volkskammer sage, sie habe keinen Überblick mehr darüber. Zunächst einmal. Jahrzehntelang waren sie gefürchtet. Inzwischen haben sie selber das Fürchten lernen müssen, die Leute vom Stasi, dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR, das nach dem Umschwung in Ostberlin in ein Amt für nationale Sicherheit umgewandelt wurde. Nun wird auch das abgeschafft. In Anlehnung an die Bundesrepublik wird es künftig 2 Einrichtungen geben, einen Nachrichtendienst und einen Verfassungsschutz. Mit dem Überläufer Tietke hätte man gleich einen kundigen Mann für den Aufbau. Aus Berlin, Klaus Machnow. In der DDR war einer Nachfolgeorganisation eine nur kurze Existenz beschieden. Erst am 19. November wählte die Volkskammer in Ostberlin einen Leiter des neu geschaffenen Amtes für nationale Sicherheit, Wolfgang Schwanitz, der als Ministerratsmitglied rangmäßig einem Minister gleichkam. Heute Nachmittag teilte Radio DDR in seinen Nachrichten mit: Die Regierung hat Volkskammerpräsident Malleuder über ihren Beschluss zur Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit informiert. Er sieht zugleich die Bildung eines Nachrichtendienstes und eines Organs für Verfassungsschutz der DDR vor. Beide Institutionen, die dem Ministerpräsidenten direkt unterstellt sind, haben die Aufgabe, die verfassungsmäßige Ordnung zu sichern, Spionage und Angriffe auf die Volkswirtschaft abzuwehren, den Kampf gegen rechtsextremistische, neonazistische und antisemitische Handlungen sowie gegen Terrorismus zu führen. Regierungschef Modrow teilte mit, er werde die notwendige Abberufung von Dr. Schwanitz als Ministerratsmitglied beantragen. Gleichzeitig betonte er, die ehemaligen Mitarbeiter des Amtes müssten ebenso wie andere Bürger die Möglichkeit erhalten, ihre Kraft bei der wirtschaftlichen Entwicklung der DDR einzusetzen. Diese Nachricht kam heute, also am Vorabend des zweiten Gesprächs am runden Tisch zwischen den alten DDR-Parteien und den neuen Oppositionsgruppen. Dieser runde Tisch hatte in seiner ersten Sitzung am 7. Dezember die Auflösung des Amtes beschlossen. Die Nachfolgeorganisation für das Staatssicherheitsministerium war von der DDR-Bevölkerung als reiner Etikettenwechsel empfunden worden. Der Leiter des neuen Amtes, Schwanitz, Generalleutnant der früheren Staatssicherheit, geriet sehr schnell wegen des Vernichtens von Stasi-Akten ins Kreuzfeuer der Kritik. Über die Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit wurde außer Malleuder auch Oberkirchenrat Martin Ziegler, Gesprächsleiter am Runden Tisch, für die morgen beginnende zweite Sitzung informiert. Mit der Auflösung des Amtes in seiner bisherigen Form will die Regierung einen zivilen Beauftragten betrauen. Bauten und Vermögenswerte des Amtes sollen, soweit sie nicht durch die neu gebildeten Institutionen benötigt werden, neuen Rechtsträgern zur volkswirtschaftlichen Nutzung übergeben werden. Den Forderungen nach Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit standen in den letzten Tagen zunehmend Bedenken gegenüber. Zum Beispiel hatte die im Ostteil der Stadt erscheinende Berliner Zeitung am Montag den Leiter des Bezirksamtes für nationale Sicherheit in Gera, Oberstleutnant Michael Troisdorf, zitiert, wonach wegen einer zunehmenden Tendenz neofaschistischer Ausschreitungen das Sicherheitsamt nicht aufgelöst werden sollte. Solchen Sicherheitsbedenken trägt die Regierung nun durch die Einrichtung einer Spionageabwehr und einer Verfassungsschutzorganisation Rechnung. Die Zuordnung dieser beiden Aufgaben, die früher auch die Staatssicherheit hatte, zu zwei getrennten Institutionen entspricht ebenso der Organisationsform in der Bundesrepublik wie das Vorhaben, beide Institutionen dem DDR-Ministerpräsidenten direkt zu unterstellen. Nun nach Ostberlin. Zweiter Teil des SED-Sonderparteitages an diesem Wochenende dort. Gestern weitgehend Blick zurück, Abrechnung mit der alten Führung, gleichzeitig Kursbestimmung mit Blick auf die Wahlen im nächsten Jahr. Beobachter vor Ort, Karl Wilhelm Fricke. Mit der Internationale gemeinsam gesungen von rund 2650 Delegierten ging der außerordentliche Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Partei des demokratischen Sozialismus, vor 3 Stunden in der Dynamo-Sporthalle hier in Ost-Berlin zu Ende. Beschlossen wurden Erklärungen zu den nächsten Aufgaben der SED-PDS und für die DDR für demokratischen Sozialismus sowie ein vorläufiges bis zum nächsten ordentlichen Parteitag gültiges Statut. Damit sollen die politischen Voraussetzungen geschaffen werden, unter denen die Partei mit dem neuen Doppelnamen aus ihrer Krise herausgeführt werden kann. Der Vormittag hatte ganz im Zeichen eines Grundsatzreferates gestanden, in dem Gregor Gysi, der schon vor einer Woche in der ersten Etappe des Parteitages gewählte neue Vorsitzende, zu aktuellen Aufgaben der Partei sprach. Der Beifall im Plenum war stark. Ein Delegierter fand sich zu diesem Antrag inspiriert. Ich stelle hiermit den Antrag, dass das Referat vom Gregor als Schlusswort gewertet wird. Eine Diskussion kann das nur noch zerreden. Ich ziehe auch meinen Antrag zurück. Gregor, ich danke dir! In seinem knapp 2,5-stündigen Referat hatte Gysi den Versuch unternommen, der Partei Richtung und Ziel zu weisen. Dabei machte er sich über die existenzielle Krise der DDR keinerlei Illusionen. Er weiß, dass sie nur gemeinsam mit allen politischen Kräften dieses Landes zu bewältigen ist. Innenpolitisch orientierte er, wie sollte es anders sein, die SED-PDS auf die Unterstützung der Koalitionsregierung Hans Modrow. Von lebenswichtiger Bedeutung für unser Land und seine Bürger ist, die Koalitionsregierung Modrow zu stützen. Wir müssen uns alle darüber im Klaren sein. Von dieser Regierung hängt maßgeblich ab, ob unser Staatsschiff an den Riffen der Anarchie und der Vereinnahmung durch die BRD vorbeisteuert und wieder freie Fahrt in tiefen Gewässer aufnehmen kann. Diese Regierung, in der kompetente Persönlichkeiten aus 5 Parteien erstmals seit Jahrzehnten in voller Gleichberechtigung zusammenwirken, ist unerlässlich, um die DDR aus der Talsohle zu führen und das Recht auf Arbeit für jeden Bürger auch 1990 und in den folgenden Jahren zu sichern. Für die Bevölkerung der DDR ist Hans Modrow zweifellos ein Hoffnungsträger, freilich auch für die Partei selbst, denn er ist zugleich einer der 4 Stellvertreter des Vorsitzenden. In den außenpolitischen Passagen seines Referates beschwor Gregor Gysi nicht von ungefähr das Bündnis mit der Sowjetunion. Die radikale Erneuerung des Sozialismus in der DDR wird zu einer neuen innenpolitischen Legitimation der internationalen Beziehungen der Republik führen. Dazu will unsere Partei ihren unverwechselbaren Beitrag leisten. Das Bündnis mit der Sowjetunion ist die außenpolitische und außenwirtschaftliche Existenzfrage für die DDR. Die sozialistische Erneuerung ist eine objektive Notwendigkeit und geht an niemandem vorbei. Unsere eigenen bitteren Erfahrungen der letzten Woche und Monate bestätigen die Wahrheit der Worte Michail Gorbatschows: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Der außerordentliche Parteitag der SED-PDS, durchgeführt in 2 Etappen, ist zu Ende. Der nächste ordentliche Parteitag wird schon in den nächsten Monaten zusammentreten, jedenfalls vor dem 6. Mai, denn an diesem Tag wird es Wahlen geben in der DDR, erstmals freie Wahlen zur Volkskammer, wahrscheinlich auch zu den regionalen und kommunalen Vertretungen. Schätzungen geben der SED einen Stimmenanteil von 10-20%. Es gibt viel zu tun für sie. Gregor Gysi in seinem Schlusswort vor 3 Stunden. Also lasst uns jetzt gemeinsam für unser Volk, für unsere deutsche Demokratische Republik kämpfen und streiten. Vielen Dank. Bratislava, Robert Neudeck. Es kam bisher alles anders als erwartbar in Prag und in Bratislava. Die führenden Leute im Bürgerforum hatten geschworen, wir werden kein Amt anstreben, geschweige denn es akzeptieren. Aber wie andernorts in Osteuropa wurden sie in die Pflicht genommen. Walter Komarek als Wirtschaftsminister, Václav Klaus als Finanzminister, Jiří Dienstbier als Außenminister. Selbst Václav Havel hat sich bereit erklärt, jetzt zu kandidieren. Und wie der Taxifahrer in Prag mir sagte, seien 80% der Bevölkerung für den populären und mutigen Schriftsteller als Präsident des Landes. Auch hier in Bratislava sieht man die Plakate Havel nach Rad, was heißt Havel auf die Burg, die längst die Parolen, dass Dubček der Präsident sein solle, überholt haben. Nun aber hat das Parlament ja die Entscheidung über die Präsidentenwahl auf die nächsten 40 Tage verschoben. Hartnäckig aber halten sich in Prag die Gerüchte, und da Gerüchte hier Nachrichten sind, muss man sie berichten, noch in dieser kommenden Woche werde das Parlament den Präsidenten, und zwar Havel, wählen, weil man einfach das Volk beruhigen muss. Die Studenten, die ja weiter streiken, machen morgen in ihrer altbewährten, machtvollen, aber gewaltlosen Manier Krach vor dem Parlamentsgebäude. Und da das Parlament genau schräg gegenüber dem Museum und damit an den Wenzelsplatz inmitten Prags anschließt, kann es sein, dass uns Prag, die Tschechen und Slowaken auch weiter mit Überraschungen bedenken und das kurz vor Weihnachten. Behutsamkeit und Zurückhaltung im Umgang mit der deutschen Frage. Diese Mahnungen kommen häufiger und deutlicher, hierzulande wie auch vom Ausland.